froh. Das macht mich so froh. Der sicher Alter, der sicher Alter. Kein Thema, ne? Heute aber macht mich so froh. Heute aber macht mich so froh. Drei Tage, jeden Tag, jeden Tag. Yeah.